Fünftes Kapitel, gelesen von Schalkmar. Je tiefer der Stern des Lehrers sank, desto höher stieg derjenige Thermosessows. Spielend gewann er die Gunst der gesamten Weiblichkeit. Der Frau Postmeisterin machte geradezu den Hof, und zwar in einer Weise, die dem Lehrer aufs Äußerste missfiel, denn Thermosessow huldigte ihr nicht als Dame, sondern gewissermaßen als Vertreterin der Staatsgewalt. Beim Abendessen ließ Thermosessow die Damen mehr oder weniger im Stich und hielt sich an die Herren. Mit jedem stieß er an und leerte dabei eine recht beträchtliche Zahl Gläser, ohne dass irgendeine Wirkung zu bemerken gewesen wäre. Schnell war er gut Freund mit der Pchilla, Darjanow und Vater Sakari. Auch der Barosso redete er wiederholt an, aber der Alte zeigte sich sehr wenig entgegenkommend. Dafür begann Abhiller nach einem etwa halbstündigen Gespräch zur nicht geringen Verwunderung der Anwesenden, den Petersburger Gast plötzlich zu duzen, drückte ihm die Hand, küsste seine wulstige Lippe und verlieh ihm sogar Kosenamen. »Bei Gott, dieses Thermosessel ist ein Mörderkerl«, predigte der Diakon. »Hat mir zwei den Lehrer nicht fein gegeben, nicht? Nein, Bruder, das Thermosesselchen, du darfst nicht fort von hier. Was hast du in Beidesburg zu suchen? Hier können wir zwei beide im Winter Füchse jagen. Das ist ein Hauptspaß, Brüderlein, nicht?« Freilich, antwortete Thermosessow und begann nun seinerseits den Diakon zu preisen und nannte auch ihn einen Mordskerl. Und dann küssten die beiden Mordskerle sich wieder. Als das Fest sich zu seinem Ende neigte und Sakarie und der Barosso schon heimgehen wollten, hielt Thermosessow den Diakon am Ärmel zurück und sagte, »Du hast doch keine Eile.« »Eigentlich nicht«, antwortete Abhiller. »Dann wart doch noch etwas. Wir gehen zusammen.« Abhiller erklärte sich bereit und Thermosessow schlug noch ein Tänzchen vor. Er tanzte zuerst mit der Postmeisterin, dann mit ihren Töchtern, dann mit noch zwei oder drei anderen Damen und zu allerletzt mit der Besuchina. Dann aber kriegte den Diakon zu fassen, drehte ihn im Walzertakt ein paar Mal herum und fühlte, als er ihn wie eine Dame an seinen Platz gebracht hatte, seine Hand an die Lippen, küsste aber die eigene. Abhiller, der darauf nicht im Mindesten gefasst war, geriet in Verlegenheit und riss seine Hand hastig zurück. Thermosessow jedoch lachte unbändig und sagte, »Hast du dir wirklich eingebildet, ich würde deine Kutschertatze küssen?« Der Diakon war gekränkt und dachte, am Ende hätte ich mich lieber nicht mit dem Kerl einlassen sollen. Aber da man sich gleich darauf auf den Heimweg machte, so schloss er sich der Gesellschaft an. Die Familie des Postmeisters, der Diakon, Vanarva, Thermosessow und Madame Bisjukina gingen zusammen. Erst wurde die Frau Postmeisterin mit ihren Töchtern nach Hause gebracht. Und bei dieser Gelegenheit hörte Abhiller, wie sie beim Abschied zu Thermosessow sagte, »Ich hoffe, wir sehen uns häufiger.« »Daran erzweifle ich keinen Augenblick«, antwortete Thermosessow und fügte noch hinzu, »Sie fanden es so hübsch, dass der Polizeichef sein Wohnzimmer mit den Bildnissen der ganzen kaiserlichen Familie geschmückt hat.« »Ja, ich wünsche sie mir schon so lange.« »Diesen Wunsch kann ich Ihnen morgen erfüllen.« Und damit trennten sie sich. Ende des 5. Kapitels, gelesen von Schalkmar.